am Anfang eine Aura aufbauen aus ungreifbaren Klängen. Als Lockmittel für den Hörer. Und dann eine Stimme einführen. Eine körperlose Stimme, von überall zugleich. Als wollte sie nach dem Hörer rufen. Als wollte sie ihn vor den Apparat bannen. Die Stimme ist einerseits etwas ganz Persönliches, meine Stimme gehört mir, und zugleich haben sich aber in meine eigene Stimme auch Sprechtechniken, Sprechstile eingefügt. Insofern haben wir da also immer diese Vielstimmigkeit. Tempo, Lautstärke, Tonhöhe. Das ist ja auch in der Musik, sind das drei fundamentale Dimensionen. Aber dann muss man das noch viel weiter führen. Vielstimmigkeit. Wir können Stimmtöne imitieren, nachahmen. Wir haben unterschiedliche Personas, unterschiedliche Masken, die wir aufsetzen können. Also Stimme ist vielstimmig. Es geht eben darum, wie weit ist die Vielstimmigkeit sinnvoll, wie weit ist, was wird einfach aus diesen Menschen mit ihren interessanten Biografien. Die Stimme einer Soufflöse unter der Bühne. Die Synchronstimme von Marilyn Monroe, die mittlerweile in den Frankfurter Straßenbahnen die Haltestellen ansagt. Die Stimme, bevor es das Telefon gab. Die Stimme vom Walkman. Schweizer Bauern sangen ihre Botschaften durch einen Milchtrichter von Berg zu Berg. Die Stimme aus dem Kopfhörer. Ganz nah. Then left down the hallway. Go left into the dressing room. Look into the mirror on the left. Now you see what I look like. Strange, isn't it, to put a face to a voice? Die Stimme einer Telefonseelsorgerin, die oft über 20 Minuten schweigt. Die Stimme eines ganzen Busses voller Taubstummen. Die Stimme der Großmutter einer Freundin auf ihrem Anrufbeantworter. 20 Mal hat sie immer wieder nach Sabine gerufen und nicht verstanden, dass das Band auf der anderen Seite nicht ihre Enkelin war. Das Tonband mit der Stimme meiner Mutter, das bei der Bestattung an ihrer Stelle zu uns sprach. Aber sollen wir nicht du sagen? Darauf stell dich ein. Auf Empfang. Zuhören ist für die meisten Menschen zu schmerzhaft. Deshalb müssen sie ja sofort auch das Wort ergreifen, weil einfach die Zumutung, dass sie einmal still nur etwas auf sich einwirken lassen und da das Ohr ja keine Ohrlider hat, kann es sich ja nicht wappnen gegen das, was da auf es eindringt. Und diese Zumutung ist einfach für die meisten Menschen ziemlich unerträglich. Warum schweigst du die ganze Zeit? Rede ich zu viel? Alle Dinge treffen dich. Genau jetzt. Einer Stimme zuhören zu müssen, kann auch eine Ohnmachtserfahrung sein, derjenigen, die hören müssen. Zugleich ist es aber auch nicht so einfach, dass man sagen kann, der spricht, hat die Macht. Nichts Schlimmeres als zu sprechen und eisiges Schweigen zu antworten. Ja, also das eisige Schweigen der Zuhörer ist ja eine Form, wo eigentlich der Redner dann sich exponiert und sich in eine absolut verletzliche Position bringt gegenüber den Hörenden. Alle Dinge treffen mich. Genau jetzt. Stimmkunst und Kunststimme. Stimmkunst und Kunststimmen. Von Klangräumen und Anrufungen. Ein Feature von Manuel Gogos. The piece of music starts with, there's eight choirs of five voices each, and the piece of music starts at choir one, goes to choir two, goes at three, and then sort of moves around the room, and then sometimes it's over here, sometimes here, sometimes here, sometimes here. And I saw it as such an incredible sculptural piece that I wanted to create this whole situation for the audience, so they just feel the sound moving around them. Ununterbrochen werden wir von Stimmen bombardiert. Stimmen, die schreien oder flüstern, trösten oder terrorisieren. Bellende Stimmen im Volksempfänger zerschneiden die Stille. Engelsgleiche Stimmen singen im Chor. Es gibt keine neutrale Stimme. Die Stimme ist entweder immer etwas, wo wir uns total hingezogen, fasziniert fühlen, oder wir lehnen sie ab. Ob wir uns von ihr betroffen fühlen oder ob sie uns verletzt, immer stellt die Stimme eine große Unmittelbarkeit her. Wer arbeitet heute mit der Stimme? Die Psychoanalyse beim schwebenden Hören mit dem dritten Ohr. Die Literatur, die Armee beim Appell. Die Oper im Bel Canto. Es ist besonders die Kunst der Gegenwart, die sich vom Thema der Anrufung angesprochen fühlt. Also ich glaube, es ist eine Bewegung in der Kunst, eigentlich seit mindestens 20 Jahren, dass die Stimme als Stimme entdeckt wird, dass mit der Stimme wirklich anders umgegangen wird. Das hat zum einen sozusagen mit kunsteigenen Entwicklungen zu tun, dass die Künstler gemerkt haben, die Stimme ist als Stimme überhaupt noch nicht ausprobiert. Darauf willst du horchen. Wohin führen und verführen dich diese Stimmen? Woran rühren sie? Wie schaffen sie es, tief in dir Echos zu erzeugen? Warum gehen sie dich so sehr an? Without a green card, the only job I could get was selling counterfeit Levi's. Du fährst nach Karlsruhe, um im Zentrum für Kultur und Medien für das Feature auf Stimmenfang zu gehen. Kaum hast du das Gebäude betreten, wirst du von einem Scheinwerfer erfasst, der dich verfolgt, egal wohin du gehst. Und dann ertönt im Lichtkegel eine Stimme, die weiblich ist, aber herrisch klingt. Und die dir Befehle gibt, was du zu tun oder zu lassen hast. Könnten Sie sich ein bisschen aufrechter hinstellen? Ja, nur nicht nach vorne lehnen. Wissen Sie, Sie lehnen sich doch nach vorne. Und Sie werden beobachtet. I don't know if we're really interested in telling stories per se, but we're interested in getting people involved in stories. Du bist interessiert daran, Menschen in diese Geschichte hineinzuziehen. Karl Bühler, ein Pionier der Stimmforschung, hat 1929 mit Radio Wien eine Versuchsreihe gemacht. Er ließ ein Schiller-Gedicht von 9 verschiedenen Sprechern sprechen. Dann sollten sich die Hörer ein Bild von den Sprechern machen. Ganz gesichtlos ist die Stimme nie. Es haftet immer viel dran. Es haftet Alter, Geschlecht, ein ganzer Körper dran, den man hört. Und er fand dann andererseits interessant, dass einige Hörer sagten, der trägt immer einen blauen Schlips. Und siehe da, es traf zu. Lass uns jetzt eine akustische Großaufnahme all jener Stimmen versuchen, die ich eingefangen habe, mir etwas über die Stimme zu sagen. Versuche sie dir vorzustellen. Versuche zu verstehen, was dir die Stimme sagen will. Und herauszuhören, was sie über den Sprechenden verrät. Mit anderen Worten, die Stimme evoziert ein bestimmtes Charakterbild, das dann tatsächlich in seiner ganzen Plastizität vor uns steht. Physiognomie der Stimme. Das ist Physiognomie der Stimme. Lichtenberg hat wohl als erster von der Physiognomie der Stimme gesprochen. Eine schmeichelnde Stimme mit Honig darin. Ich bin gerade dabei, mir das mal so klar zu machen, was da im Bereich des Prosodischen überhaupt alles vorausgesetzt ist. Da kommen Sie tatsächlich ins Staunen. Eine klangvolle Stimme. Eine Stimme, der man gern zuhört und die sich auch selbst gern hört. Eine Stimme, die gern Gedichte vorträgt. Oder hohe Theorie. Roland Barth hat hier so eine Theorie der Rauheit der Stimme, des Korns der Stimme geschaffen, wo er diesen erotischen Aspekten der Stimme nachfragt. Während die Stimme bei Lacan ist etwas, was seine Mystik ausmacht. Oder hör auf diese Stimme, ebenfalls männlich. Freundlich, beinahe vertraut. Kein Großsprecher. Womit füllt er den Raum, außer mit der Stille zwischen den Worten? Also ich habe, glaube ich, nur einmal meine eigene Stimme eingesetzt und wenn ich das höre, gefällt mir das gar nicht. Also ich habe, glaube ich, nur einmal meine eigene Stimme eingesetzt und wenn ich das höre, gefällt mir das gar nicht. Es geht schon, aber ich arbeite lieber mit fremden Stimmen. In der Stimme zeigt sich einfach auch die Körperlichkeit einer anderen Person. Fühlt der Mensch sich wohl oder nicht? Zittert seine Stimme oder ist die Stimme ausgeglichen? Ist der Mensch krank oder ist er hektisch und so weiter? Also sehr vieles, was sonst eigentlich ungesagt bleibt, schwingt aber in der Stimme mit. Eine kluge Frau, ihre Stimme wie eine hochgespannte Saite, ihre Sätze zugewandt, aber etwas nervös, als triebe sie der Reichtum ihrer andrängenden Gedanken vor sich her. Und das Zweite ist, dass man nicht vergessen darf, dass natürlich der Hörprozess auch ein sehr spezifischer Prozess ist. Der Hörprozess ist so verfasst, dass ich wirklich etwas in meinen Körper hineinlasse. Die Schallwellen dringen ins Ohr, ins Trommelfell. Sie sozusagen berühren da feinste Hörhärchen, die sich entsprechend ausrichten. Und also insofern ein sehr intimer Akt und auch ein körperlich berührender Akt. Und das Wahrnehmen von Stimmen, das Hören von Stimmen oder auch Geräuschen ist eigentlich immer so verfasst, dass es uns unter die Haut geht und es entsprechend auch bei uns zu körperlichen Reaktionen führt. Daher sozusagen diese wahnsinnige Aufladung von Musik, dass Leute sagen, ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich dieser Stimme zuhöre. This is too weird. She looks just like the woman from my dream last night. Das andere ist, dass je mehr man drüber nachdenkt, welche unterschiedlichen Aspekte Stimme alles hat, man doch sieht, dass fast jedes Instrument auch eine Möglichkeit hat, etwas davon aufzunehmen. Und dann der, noch ein ziemlich junger Kerl, der aber zu wissen scheint, wovon er spricht. Zumal, wenn es um die Musikalität der Stimme geht. Es gibt ein Instrument, das heißt der unglückliche Käfer. Das ist aus Afrika, das ist ein ganz altes Instrument. Es funktioniert folgendermaßen, man hat einen Käfer, einen relativ großen Käfer, der ist aufgespießt, der lebt aber noch. Und der summt natürlich jetzt wie die Hölle. Und den hält man sich vor den Mund. I was walking down a hallway, and I opened a door into a room. Shh. I'll tell you later. Dass ein Mensch in seinem Sprechen so plastisch Gestalt annimmt, unverwechselbar wie in seiner Physiognomie, das hat der russische Sprachwissenschaftler Roman Jakobsen den vokalen Personalausweis genannt. Der Schriftsteller Elias Canetti nennt es eine akustische Maske. Das nenne ich eine akustische Maske. Akustische Maske 1. Elias Canetti. Misstrauisch gegenüber Wörtern allein, ohne den Mund, der sie spricht. Eigentlich noch in der Zeit vor der Schrift lebend, in der Zeit der Rufe. Gehen Sie in ein Vereinslokal. Setzen Sie sich an irgendeinen Tisch und machen Sie die Bekanntschaft eines Ihnen wildfremden Menschen. Im Anfang werden Sie nicht umhin können, ihn mit einigen entgegenkommenden Sätzen aufzumuntern. Sobald er aber richtig ins Sprechen gekommen ist, und er wird gerne sprechen, dazu kommt er hierher, halten Sie konsequent den Mund und hören Sie ihn sich genau an. Ich mache mal hier einen Test. Das hier ist meine Stimme, die geht so. Da werden Sie nun finden, dass Ihr neuer Bekannter eine ganz eigentümliche Art des Sprechens an sich hat. Ich habe ungefähr seit einem Jahr oder so immer wieder die Situation, dass Menschen zu mir sagen, bist du heiser? Und ich sage immer, nö, eigentlich nicht, meine Stimme klingt manchmal seltsam. Und letztens bin ich dann doch mal zu einem Hals-Nasen-Ohrenarzt und der hat mir eben zwei Schreiknötchen auf den Stimmbändern diagnostiziert, die ich jetzt auch demnächst dann mit einer Laseroperation, macht man das, mir entfernen lasse. Es genügt nicht festzustellen, er spricht Deutsch oder er spricht im Dialekt. Nein, seine Sprechweise ist einmalig und unverwechselbar. Sie hat ihre eigene Tonhöhe und Geschwindigkeit. Sie hat ihren eigenen Rhythmus. Bestimmte Worte und Wendungen kehren immer wieder. Schreiknötchen klingt ja so, als hätte man es bekommen, weil man viel rumschreit. Klassischerweise würde man dann denken, aha, der Regisseur, der schreit seine Darsteller die ganze Zeit an und kriegt dann zur Strafe Schreiknötchen. Nun ist aber das gerade wirklich nicht ein Charakteristikum, was meine Arbeit kennzeichnet. Sorry, I'm late. Let's go in. Go through the middle of the curtains. Then sit down. Dir gegenüber sitzt Stefan Kägi von Rimini Protokoll. 2002 gegründet, gelten sie als Begründer und Protagonisten eines neuen Reality-Trends auf den Bühnen. Verweben O-Töne ins Bühnengeschehen. Von Leuten, die Experten ihres eigenen Lebens sind. Von Professionellen ihres eigenen Alltags. Ihr erstes Projekt war Deutschland 2. Da haben sie die Politikerstimmen aus dem Berliner Parlament, in die alte Bundeshauptstadt nach Bonn übertragen. Deutscher Bundestag, guten Tag. Und wie das ja funktioniert hat konkret, war dann, dass wir einfach die Stimme auf die Kopfhörer von unseren 200 Teilnehmern, die Bundestagsabgeordnete sozusagen dargestellt haben, übertragen haben. Und die haben das in einer Art Simultanübersetzung von Körper zu Körper, nachgesprochen, was in Berlin gerade live verhandelt wurde, und sich damit sozusagen ihre Stimme, die sie für die Politiker abgegeben hatten, wiedergeholt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute hier zur Verabschiedung... Das ist nicht die Politik, die wir brauchen. Gerade ist er mit Radio Muezzin unterwegs. Da stehen Muezzine aus Kairo auf der Bühne, aus allen sozialen Schichten, mit allen möglichen stimmlichen Physiognomien. Radio Muezzin ist ja ein Projekt, was entstanden ist, weil die Vielstimmigkeit Kairos verschwinden soll. Zehntausende von Muezzine, die da fünfmal am Tag zum Gebet rufen, sollen nicht mehr zu hören sein in diesen chaotischen Stimmen mehr, sondern nur noch eine Stimme, so der Plan des Religionsministeriums. Die dann wird über Radio auf alle Moscheen übertragen und dort dann von den Lautsprechern gesendet. Das wird einfach aus diesen Menschen mit ihren interessanten Biografien, wenn sie nicht mehr, wie der Koran ihnen das verspricht, einen längeren Hals haben werden nach dem Tod, weil wenn sie durch ihre Stimme so viele Menschen zum Gebet rufen konnten. Du kannst sie hören, die Schreiknötchen auf den Stimmbändern des Regisseurs Stefan Kägi. Wie du auch immer die Schreiknötchen auf den Stimmbändern der Schauspielerin Sophie Reuss gehört hast. Diese Erotik, diese Mystik, dieses Korn in der Stimme, wie Roland Barthes es genannt hat. Hörst du dich sprechen? Hörst du dich selbst jetzt auch schon fast heiser an? Auch spannend zum Beispiel, wenn man einem heiseren Menschen lange zuhören muss, werden manche Menschen selbst heiser, weil es sozusagen so ein Mitgehen mit dieser versehrten Stimme ist. Die kluge Frau mit der Kunstkopfstimme ist die Theaterwissenschaftlerin Doris Kolesch. Man kann grob vereinfachend sagen, die Stimme war eigentlich Jahrzehnte, Jahrhunderte lang für das gesamte bürgerliche Theater Träger der Narration. Die Stimme war gleichsam Ausdruck des dramatischen Subjekts, das da spricht oder sich ausspricht auf der Bühne, und wurde insofern immer nicht als Stimme gesehen, sondern es wurde immer gesehen, was sagt dieses Subjekt. Und ich glaube, ein Aspekt, den man auch nicht unterschätzen kann, sind die ganzen Audiotechniken, die entwickelt wurden. And that's what we find a lot working with technology, because sometimes once you develop a technology, then the ideas will come. Ich glaube, dass das Theater seit wahrscheinlich 30 Jahren wesentlich verändert hat an dem Punkt, wo Mikrofone begonnen wurden einzusetzen auf der Bühne. Die Knopfmikrofone oder manchmal oben in die Hard-to-Pays, wie in der Oper gerne verwendet, eingebauten Mikrofone. Das ist es, was die Künstler seither auf ihren Bühnen erproben. Die Ausstellung der Stimme in ihrer bloßen Leiblichkeit, im Atmen, Stöhnen, Flüstern und Schreien. Die Stimme als Rohmaterial. Meine These ist ja, dass so Leute wie Meredith Monk oder auch David Moss, also all diese Sänger, Voice-Performer, wie man sie nennen will, was die machen, ist, dass sie wirklich Stimme, und da muss man auch dann sagen Stimme und Körperlichkeit, in einer Art und Weise wirklich tiefgehend erkunden, die in unserer Gesellschaft eigentlich weitgehend tabuisiert ist. Also eine Stimmlehrerin von mir hat mal gesagt, die Stimme ist mit allen Körperöffnungen verbunden. Das heißt eben nicht nur mit dem Mund und den Ohren, sondern auch mit anderen Körperöffnungen. Darum ist es ganz interessant, dass viele Stimmperformer entweder mit Stimmen agieren oder in Stimmregionen vordringen, die zum Beispiel sehr stark erotisch, sinnlich, sexuell gefärbt sind. Ja, viele Opernfans beschreiben Stimmerfahrungen als gleichsam orgiastische Erfahrungen. Das ist kein Zufall. Oder andere wie David Moss oder andere, die zum Beispiel in Bereiche gehen, wo man sagt, das ist ja wie Kinderstimmen oder das ist wie animalische Stimmen. Man will diese schreienden Stimmen nicht mehr unbedingt hören. Man will nicht mehr im Zuschauerraum sitzen und dieses Gefühl haben, dass dieser überagierende Schauspieler sich hier in seiner Stimmpotenz ausdrückt und dass sie eben besonders deutlich aussprechen können. Das war immer eine wichtige Qualität früher für Schauspieler, aber heute zählen, glaube ich, andere Dinge. Erstmal ist wichtig, was haben die überhaupt zu sagen? Und da kommt eben manchmal dann jemand auf der Bühne vor, der vielleicht gar keinen Sprechunterricht hatte. Es ist wichtig, mit was für einer Intimität er das sagen kann. Und da misst man gerne am Film. Is there any popcorn left? Thanks. Did you see that crazy man outside the theater? I think he's sitting behind us. Man sieht extrem viele Projekte zurzeit unterwegs, die mit Kopfhörern arbeiten. Auch das kommt von der Nähe, die man sucht zu dem Erzähler, gepaart mit diesem Gefühl, dass wenn man im Außenraum unterwegs ist, dass es in diesem Chaos der Stadt eine gewisse Konzentration braucht, damit sich dieses Theater herstellt, was eine Fokussierung auf eine bestimmte Situation auf der anderen Straßenseite möglich macht. Where am I? A theater. Berlin. For a moment I forgot where I was or even which city I was in. That's been happening to me more and more. I have to concentrate. Die kanadische Audiokünstlerin Janet Cardiff katapultiert in ihren Audio-Walks die Hörer in Situationen hinein. So unvermittelt, als fände man sich in einer fremden Haut wieder. Man muss sich erst orientieren, wo man ist, wer man ist, und sich blindlings lauschend den Instruktionen anvertrauen. Das ist ja ein wesentlicher Wirkmechanismus ihrer Audio-Walks. Sie arbeitet sehr oft mit einem sogenannten Kunstkopfmikrofon, was wirklich sozusagen die Hörsituation des Menschen mit den beiden Ohren imitiert. Und das sind dann technische Aufnahmen, die einen enorm gesteigerten Realitätseffekt vermitteln, sodass das Klänge sind, die für uns so real wirken, dass wir wirklich glauben, das kann jetzt nicht technisch produziert sein, sondern Leute einen Kopfhörer aufhaben und von hinten kommt eine Stimme und man dreht sich unwillkürlich um. Turn around. We have to go in. Close the door behind you. Then go around this table to the right. Then right again up the stairs into the small loge and through the curtain. Es geht um den Moment des Geheimnisses. Es gibt ein sehr schönes kleines Mehrwerbändchen, das heißt der Walkman-Effekt, der beschreibt, wie damals, war das Ende der 80er Jahre, der Walkman erfunden wurde. Die Menschen stinkesauer waren, als plötzlich Leute sich in diese kleine Koje zurückzogen und am Kopfhörer. You can sit down. This is my favorite spot to sit. I can watch everyone. Without anyone knowing. Diese unsichtbare Schallmauer, die man stellt zwischen sich und die anderen, die ist vielleicht erstmal ein Affront für die Gemeinschaft, aber sie ist gleichzeitig natürlich ein wahnsinniger Potenzial für die Kunst, die ja immer den Menschen als Einzelnen versucht zu treffen auch. It's a great old theater, isn't it? All the curved wood, the balconies, the figurines above us. Do you see them? Es ist nicht wirklich das Geschichtenerzählen, was Janet Cardiff interessiert. Was sie wirklich interessiert, ist, Menschen in Geschichten hineinzuziehen. Geschichten, bei denen man lange nicht weiß, was vor sich geht. Geschichten wie Prozesse, die interpretationsbedürftig sind, wie ein akustischer Rohrschachttest. Sie erzählt von einer multiplen Persönlichkeit, die in Vielstimmigkeit zerfällt. In ways, it's kind of how your brain works when you're out for a walk. That all of a sudden, you hear something, and then it starts thinking about what you did last year on your holiday, and then you think, well, I haven't seen that person anymore, and then last time I saw them, they were here, and then you start thinking about that, and then all of a sudden you're thinking about this, and then, you know, a plane goes over, and you're thinking about this. As soon as that car starts over there, I have a very hard time filtering out sound. Somehow, I think growing up on a farm, there was so little sound that my filters didn't developed the way a child growing up in the city. And when I first moved to the city, it was difficult to cross the street. There was just too many sounds. I almost see sound. I want you to listen to the sound of the street now. Cardiffs Arbeit The Call arbeitet mit der Intimität des Telefons. Der Besucher hört Cardiffs Stimme, wie sie versucht, sich einen Traum in Erinnerung zu rufen. Aus drei alten Telefonen, in unterschiedlicher Höhe auf eine Wand aufgebracht. Mit den Kabeln wirken sie irgendwie gespenstisch. Janet Cardiff, kann man sagen, ist eine andere Form der Thematisierung von Geisterstimmen, der Thematisierung sozusagen der Stimmen, die auch in den technischen Medien immer irgendwie mitschwingen, aber nicht wirklich gehört werden. Es gibt da einen wunderbaren Brief von Kafka, an den ich da immer denken muss. Da schreibt er an seine Geliebte, man müsse bei den Briefen aufpassen, dass die Gespenster, die überall lauern, nicht die Küsse austrinken, die er sozusagen brieflich seiner Geliebten schickt. Und Cardiff macht etwas Ähnliches, weil sie sozusagen die Unheimlichkeit, die faszinierende Unheimlichkeit von aufgenommenen Stimmen, von technisch reproduzierten Stimmen ausstellt. Akustische Maske 2. Franz Kafka. Stimmenfänger wie Schmetterlingsfänger, der mit seinem Netz singende Hunde einfing. Und Mäuse, von deren Gesang ganze Völker träumen. Aus der Hörmuschel kam ein Summen, wie K. es sonst beim Telefonieren nie gehört hatte. Es war, wie wenn sich aus dem Summen zahlloser kindlicher Stimmen, aber auch dieses Summen war keines, sondern war Gesang fernster, allerfernster Stimmen, wie wenn sich aus diesem Summen in einer geradezu unmöglichen Weise eine einzige hohe, aber starke Stimme bilde, die an das Ohr schlug, so wie wenn sie fordere, tiefer einzudringen als nur in das armselige Gehör. Bei den Stimmen findet natürlich auch sehr viel imaginativ statt. Und das ist die Dimension, die Kafka da ganz stark betont. Ja, dass sehr vieles um die Stimme herum ja nicht nur konkrete Wahrnehmung ist, sondern auch ganz viel Imagination und Halluzination. Ja, wenn wir telefonieren mit einer unbekannten Person, assoziieren wir sofort, ob wir wollen oder nicht, eine Körperlichkeit dieser Person. Hören und sehen. Imagination und Halluzination. Während du Doris Kolesch zuhörst, siehst du plötzlich Menschen mit Kehlkopfkrebs vor dir, die wie Cyborgs klingen, wenn man ihnen mit geschlossenen Augen zuhört. Und dann jene anderen Mischwesen, Sirenen, uneindeutige Wesen aus Frauenköpfen und Vogelkörpern, denen Kafka ebenfalls eine Erzählung gewidmet hat. Um sich vor den Sirenen zu bewahren, stopfte sich Odysseus Wachs in die Ohren und ließ sich am Mast festschmieden. Er vertraute vollständig der Handvoll Wachs und dem Gebinde Ketten. Und in unschuldiger Freude über seine Mittelchen fuhr er den Sirenen entgegen. Nun haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waffe als den Gesang, nämlich ihr Schweigen. Es ist zwar nicht geschehen, aber vielleicht denkbar, dass sich jemand vor ihrem Gesang gerettet hätte, vor ihrem Schweigen gewiss nicht. Und tatsächlich sangen, als Odysseus kam, die gewaltigen Sängerinnen nicht. Man weiß nicht genau, wie die klingt. Also wenn man das nachliest bei Homer, dann ist das irgendwie honigtönend. Ja, das muss sehr wohlklingend gewesen sein. Man weiß auch nicht genau, was die singen. Ja, sie singen nur dem Odysseus seinen Ruhm vor. Und Odysseus aber, um es so auszudrücken, hörte ihr Schweigen nicht. Er glaubte, sie sängen, und nur er sei behütet, es zu hören. Flüchtig sah er zuerst die Wendungen ihrer Hälse, das tiefe Atmen, die tränenvollen Augen, den halb geöffneten Mund, glaubte aber, dies gehöre zu den Arien, die ungehört um ihn verklangen. Bald aber glitt alles an seinen in die Ferne gerichteten Blicken ab, die Sirenen verschwanden förmlich vor seiner Entschlossenheit, und gerade als er ihnen am nächsten war, wusste er nichts mehr von ihnen. Transition ist meine erste ortsspezifische Arbeit. Das heißt, ich habe eine Skulptur von Richard Serra entdeckt, diese beiden Stahlplatten, die da vor der Philharmonie in Berlin stehen. Und dieser Innenraum ist akustisch für sich genommen schon ein kleines Ereignis. Da ist sie wieder. Die Stimme des Mannes, die gleich Vertrauen schafft. Den Raum zwischen den Worten füllt er also mit Kunst. Ich wollte einmal elektronisch arbeiten, mit elektronischen Klängen, die sehr stark mit der Skulptur zu tun haben, also mit den formalen und materialen Aspekten der Skulptur, also diesen rostigen Kortenstahl, dann die Bogenschwünge. Zwei geschwungene Stahlplatten, die so aneinandergestellt sind, dass ein Durchgang bleibt, wo man hindurchgehen kann. Allerdings nicht ganz ohne die Angst, die Stahlplatten könnten zusammenkrachen. Die Sensoren und die Lautsprecher waren sehr versteckt im Boden eingelassen. Also man lief eigentlich über die Lautsprecher und die Sensoren drüber hinweg. Das Konzept war wirklich im Vorbeigehen, im Durchgehen eine Spur hinterlassen in der Skulptur. Das merken die Besucher oder merken es auch nicht. Also die Kinder, die haben es relativ schnell immer begriffen, dass sie da was machen können, während die Erwachsenen manchmal es gar nicht begriffen haben und gedacht haben, was macht der Wind heute da für tolle Geräusche drin? Als ich daran gearbeitet habe, irgendwann hatte ich das Gefühl, ich möchte nicht mehr nur mit Klängen arbeiten, die so ungreifbar auch sind, sondern ich wollte gerne so sprachliche Widerhaken einbauen. Also dass plötzlich ein Wort auftaucht, sodass die Leute plötzlich ganz anders anfangen hinzuhören und auch nachzudenken. Was sie für Echos erzeugt, diese tausendfach gehörte, tausendfach vertraute und gebrochene Männerstimme von Otto Sander, als Jenseitsstimme aus der Gruft. Das taucht tatsächlich auch sehr unvermittelt auf, auch etwas bedrohlich manchmal, auch also wenn man da gerade nachts drin ist und dann taucht da so eine Stimme auf, quasi aus dem Nichts, dann kann es schon ein bisschen unheimlich sein. Für mich hatte das auch diesen Aspekt, aus dem Boden kommen, Stimmen, die aus dem Boden kommen. Und das hatte wiederum auch mit einem anderen historischen Zusammenhang zu tun, weil die Skulptur genau an dem Platz stand, an dem unter den Nazis der Euthanasiemord organisiert wurde. Und das war so eine weitere Assoziation, mit Stimmen zu arbeiten. Und aus diesen Lautsprechern lockten Stimmen, kann man sagen. Also er hat zum einen wirklich mit der Verführungskraft der Stimme gespielt, dass uns Stimmen ansprechen im Wortsinne, sodass, wenn man an der Skulptur vorbeigeht, vielleicht auch ganz woanders hin will, man plötzlich denkt, was spricht hier? Also eigentlich eine ganz typische urbane Situation. In einem Stimmgewirr treten einzelne Stimmen hervor und ich muss jetzt als Subjekt entscheiden, höre ich auf diese Stimme oder ignoriere ich sie? An der Wand von Doris Koleschs Büro das Plakat eines berühmten Happenings von Marina Abramovic. Eine nackte Frau und ein nackter Mann, die zusammen ein enges Spalier bilden, durch das der Besucher hindurch muss, wie durch die Stahlplatten von Richard Serra. One of the things that people don't realize is how much they know a space by the acoustic surroundings. That if you closed your eyes and you were given a recording of, say, 10 spaces, you could probably guess what types of spaces those are. Geh vorsichtig die Stufen hinunter. Vorsichtig. Jetzt zieh die Tür direkt vor dir auf. Also da muss man schon sagen, ist auch der Hörsinn wirklich ganz stark ein Orientierungssinn. Über den Hörsinn orientiere ich mich über meine Position im Raum und natürlich auch über das, was um mich herum vorgeht. Bitte geradeaus fahren. Danach zweite Ausfahrt rechts abbiegen. Wie klangen die Sirenen? Vielleicht auch wie die technisch gemorphten Stimmen, die heute künstliche und menschliche Stimmen ununterscheidbar machen. Wie im Navigationsgerät, dem du auf deinen Irrfahrten blind folgst, auch wenn dein eigener Orientierungssinn verkümmert. Danach rechts abbiegen. Ich habe mich mit BMW unterhalten, wie das eigentlich zu diesen Navigationsstimmen kam. Und die haben wirklich da von einem Psychologieprofessor ein ganz professionelles Casting machen lassen und haben dann diejenige ausgewählt, die von den meisten Leuten als angenehm bezeichnet wurde. Und ich habe von dem BMW Audiolabor auch Stimmbeispiele bekommen. Und es ist wirklich irre, wie es da Stimmen gibt. Und es sind alles Radiosprecherinnen oder Schauspielerinnen oder so, die da so ganz lasziv hauchen. An der nächsten Brücke bitte links abbiegen. This way. Wir wollen eine weitere Stimme namentlich ins Gespräch einführen. Also Computer können sprechen, jeder Computer. Und zwar ziemlich einfach. Hallo? Bist du wohl kommen? Hallo, Manuel. Der junge Mann, der weiß, wovon er spricht, ist Komponist. Mit dem wunderbaren Namen Roman, nicht Roman, Pfeifer. Ja, Pfeifer. Jedes Instrument ist eine Stimme, sagt er. Die Geschichte von Kunststimmen und Stimmapparaten lehrt er. Man muss mal sagen, wo fängt eine Sprechmaschine an? Ich habe 2009 ein Stück gemacht, das heißt Eulers Orgel. Der Mathematiker Euler machte 1783 in seinen Briefen an eine russische Prinzessin in St. Petersburg den Vorschlag, eine Lautorgel zu bauen. Auf den einzelnen Tasten die Laute der menschlichen Sprache. So, das ist jetzt natürlich hier Klangqualität irgendwie Hölle. Also es gibt ein Intro, das hat eher was mit Atem zu tun. Klingt ja fast wie Sitar oder so. Meditativ. Das daraufhin ab, ob uns da nicht etwas Bekanntes. In der Tat. Ja, also es gibt Dinge, die springen einen irgendwie an, da will man was verstehen, und es gibt Dinge, die überschreiten es wieder in Richtung Musik. Und so ist es immer so ein Spiel auf dieser Grenze. Nicht nur, dass wir beim Hören nach Sprache suchen. Wir suchen die Ansprache eines Wesens. Ist das nicht auch ein Wesen, das uns ruft? Und was ist das für ein Wesen? Ich sehe Darth Vader vor mir, wie er schwer atmet hinter seiner Maske. Also das eine ist, dass ich ja eigentlich nur an Stimme und nicht an Sprache interessiert bin. Und das heißt, dass ich die verschiedenen Aspekte, die irgendwie mit Stimmausdruck zu tun haben, mich einfach interessieren. Das heißt, mich interessiert sowohl Atmung, mich interessiert sowohl Artikulation, Intonation, mich interessieren die Bewegungsaspekte von Sprache und wie vor allen Dingen Mundraum und Körperlichkeit zusammenhängen. Und dann der Parleur. Ein hölzerner Kasten, dessen Lunge an einen Dudelsack erinnert und dessen Mundwerk aus einem Kautschuktrichter besteht. Mit seinen Bühnenauftritten erzielte der Wiener Hofkammermaschinist Johann Nepomuk Mälzel Anfang des 19. Jahrhunderts in Amerika Effekte, welche die Zeitgenossen mit der Freudschen Vokabel unheimlich beschrieben. She saw me. Übernommen hatte Mälzel den Parleur von Wolfgang von Kempelen, jenem absonderlichen Erfinder, dem Edgar Allan Poe in einer Erzählung ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Als einem Alchemisten, der Stimme und Ohr dazu brachte, zu verschmelzen. Er hatte von Ferne irgendwie eine Dudelsackpfeife gehört und hatte gedacht, da schreit ein Kind. Und dann ist er zu diesem Dudelsackpfeifer hin und wollte ihm diese Pfeife da wegnehmen. Wollte die unbedingt und hat dann sozusagen die Vision gehabt, ich muss jetzt irgendwie eine Stimme bauen. Und wie er auf diesen Lederzylinder kommt, ich habe keine Ahnung. Aber das ist für mich ist das die Erfindung der elektronischen Musik, weil es ist der erste bewegliche Filter. Ich finde immer, dass wenn man sozusagen das Künstliche erlaubt, einem viel näher an den Gegenstand zu rücken, als sozusagen die Stimme selber. Und deswegen interessiert mich eben diese Nachbauten davon und diese instrumentalen Derivate, in denen man das reinhören kann. Und in denen es auch immer eine Möglichkeit gibt, das trotzdem als Musik einfach nur zu hören. Also es gibt auch eine aktive Arbeit des Hörers. Wenn man Sprache hören will, dann hört man Sprache. Wenn man keine Sprache hören will, hört man keine. Mi. Die menschliche Stimme hängt an der menschlichen Sprache. Selbst in den Schmerzäußerungen sind wir noch zugehörig einer bestimmten Sprachgemeinschaft. Das ist eben das Interessante. Schon die ersten Lautäußerungen hängen also vom Anfang an im Gitterwerk der Sprache. Von dem Body kommen sie nicht zur Language. Sie kommen tatsächlich von dieser Art von körpersprachlicher Fassung der Stimme, nicht zu Prosodie, nicht zu Sprachmelodie, geschweige denn zu Literatur und Drama. Der Mann mit der sonoren Stimme ist Reinhard Meyer-Kalkus, Literaturwissenschaftler am Wissenschaftskolleg Berlin, Spezialist für dadaistische Sprechkünste. Ja, in Deutschland ist es der große Hugo Ball, der 1916 im Club Voltaire in Zürich auftrat, übrigens als Bischof verkleidet, und dort als erster in deutscher Sprache Lautpoesie darstellte. Und zwar in einem psalmodierenden Singsang, fast wie eine katholische Messe. Elefanto hopsassa. Wie sie dich aus dem Alltag herausrufen, die dadaistischen Glossolalien des Tromtata und Binburiban. Und wie sie dich auch in die Stille des Lesens entführen können, die Stimmen der Literatur. Zum einen kann man sagen, dass Texte natürlich unterschiedliche Stimmen inszenierend, nicht nur in dramatischen Texten, sondern auch in Romanen oder auch ein lyrisches Ich trägt eine Stimme mit sich. Man kann von einem Stil eines Autors oder einer Autorin sprechen, man kann aber auch das als die Stimme eines Textes sozusagen nennen. Ich finde besonders interessant Dichterstimmen, damit beschäftige ich mich ja. Ich glaube, Kafka hat geklungen wie Ernst Deutsch. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Ernst Deutsch, dieser berühmte Prager Schauspieler, vor allen Dingen als Nathan aufgetreten. Ich könnte mir vorstellen, seine Sprache wäre ähnlich. Spezifisch pragisch, ein sehr klangvolles Prager Deutsch mit gerolltem R, mit klingenden Vokalen. Rache. Franz Kafka, der sich selbst immer wieder vorgestellt hat, seine Romane vor großem Publikum zu lesen. Die Stimme ist natürlich auch ein Medium, wie der Mensch sich körperlich, räumlich ausdehnen kann. Ich kann mit meiner Stimme eben im Vorlesungssaal die Studierenden ganz in der letzten Reihe erreichen, was ich mit meiner Hand oder sowas nicht könne. Der schmächtige Kafka mit einem sanft rollenden, aber raumfüllenden R, das noch in der hintersten Bank vernehmbar ist. So stellst du es dir vor. Sollte jetzt etwa eine Predigt stattfinden? In der leeren Kirche? K. dachte daran, ob er sich jetzt nicht eiligst entfernen sollte. Wenn er es jetzt nicht tat, war keine Aussicht, dass er es während der Predigt tun könnte. Aber konnte denn wirklich gepredigt werden? Konnte K. allein die Gemeinde darstellen? Was für eine Stille herrschte jetzt im Dom? Aber K. musste sie stören. Er hatte nicht die Absicht, hier zu bleiben. Fast hatte er schon das Gebiet der Bänke verlassen und näherte sich dem freien Raum, der zwischen ihm und dem Ausgang lag, als er zum ersten Mal die Stimme des Geistlichen hörte. Eine mächtige, geübte Stimme. Wie durchdrang sie den zu ihrer Aufnahme bereiten Dom? Es war aber nicht die Gemeinde, die der Geistliche anrief. Es war ganz eindeutig und es gab keine Ausflüchte. Er rief Josef K. Auch dieses Anrufungsgeschehen, was religiös wichtig ist, Lacan bezieht sich da auf die Schofarrufe zu jüdischen Festen, wo auch eben die Schuld angerufen wird der Gemeinde. Das schlechte Gewissen wird durch diesen Ruf, durch diesen Schofarruf mobilisiert. In der typischen psychoanalytischen Deutung bekommt diese Stimme dann viele Facetten. Nicht? Sie ruft die Schuld an, aber sie ist auch die Stimme des klagend sterbenden Vaters. Kafkas Texte sind als Versuch gelesen worden, das Gehör seines Vaters zu finden. Wir haben eine breite Geschichte, dass die Genesis von Welt sehr häufig akustisch erklärt wird. Also die Götter, egal ob es christliche oder andere Götter sind, sind immer sehr stark mit einer autoritativen Stimme und einem entsprechend gehorsamen Hören verbunden. Die christliche Religion ist ein Grund, weshalb die Stimme bei uns lange in einer nachaufklärerischen oder aufgeklärten Gesellschaft eigentlich relativ schlechte Karten hatte, weil natürlich ganz lange das gehorsame Hören, das Folgen der Stimme Gottes, das treue Ausführen göttlicher Befehle oder Order oder Gebote, die religiös gelebte Leitmaxime war und da natürlich gerade die Aufklärer sich gegen diese blinde Hörigkeit gewehrt haben. Die Stimme des Vaters kann als göttliche Stimme vom Himmel kommen oder als Stimme des Über-Ichs aus dem eigenen Inneren. Akustische Maske 3, Albert Camus, aus dem Monolog eines Bußrichters. Eine akustische Maske, die der Kafkas gleicht. Und der Canettis auch. Hören Sie die Sirenen im Hafen? Sagen Sie mir, Verehrtester, ist die Scham nicht ein Gefühl, das brennt? Dieses Gefühl hat mich nie mehr verlassen, seit ich im Mittelpunkt meines Gedächtnisses jenes Erlebnis wiederfand. Nun denn, in einer Nacht im November kehrte ich über den Pont Royal aufs linke Seineufer nach Hause zurück. Das Blut, das meinen beruhigten Körper durchpulste, war sanft wie der Regen. Auf der Brücke erblickte ich eine Gestalt, die sich über das Geländer neigte und den Fluss zu betrachten schien. Im Näherkommen gewahrte ich, dass es eine schlanke, schwarz gekleidete junge Frau war. Zwischen dem dunklen Haar und dem Mantelkragen war ein frischer, regennasser Nacken sichtbar, der mich nicht gleichgültig ließ. Eine Sekunde zögerte ich, dann setzte ich meinen Weg fort. Ich hatte schon etwa 50 Meter zurückgelegt, als ich das Aufklatschen eines Körpers auf dem Wasser hörte. Beinahe gleichzeitig vernahm ich einen mehrfach wiederholten Schrei, der flussabwärts trieb und dann verstummte. Ich blieb jäh stehen, wandte mich jedoch nicht um. Nie mehr wird der Protagonist aus Camus, der Fall, den Hilferuf vergessen können. Und es wird ununterscheidbar, ob er von außen kommt oder von innen. Ja, ich glaube schon, dass die Psychoanalyse ein Wissensgebiet ist, was eigentlich diese Dimension der Nähe der Stimme zur Seele sehr stark macht, weil ja in der Psychoanalyse alles stimmlich-akustisch abgeht. Und interessant ist eben nicht nur, dass der Analysierte sich stimmlich artikuliert und in diesem Gesagten die persönliche Geschichte gesucht wird, sondern dass Freud ja auch sagt, der Analytiker muss mit so einer gleichschwebenden Aufmerksamkeit ausgestattet sein. Auch auf das hören, was vielleicht zunächst ganz unwichtig scheint. Also diese Fähigkeit des Ohres zu selektieren, aber zugleich auch doch eine ganz komplexe Polyphonie an Stimmen und Geräuschen wahrzunehmen. Hören mit dem dritten Ohr, das ist eine Metapher, die Nietzsche aufgebracht hat. Also hören mit dem Unbewussten. Dass das Unbewusste eben Dinge registriert, die man bewusst vielleicht gar nicht wahrnimmt und die aber doch wesentliche Dinge sagen. Schönes Beispiel ist dieser sogenannte Cocktail-Party-Effekt. Sie sind auf einer Party, ein großes Stimmengewirr, überall stehen Grüppchen von Leuten, die sich unterhalten. Sie kriegen eigentlich kaum was mit und Musik ist auch noch laut. Und dann hören sie plötzlich irgendwo von hinten, dass jemand ihren Namen sagt. Und sofort hat ihr Ohr die Fähigkeit, wie so ein Sondierungstrichter, sehr genau noch dieses eine Gespräch von dieser einen Gruppe da hinten zu hören. Hast du die Stimme gehört? Hast du den Stimmen entkommen können? Hast du der Stimme folgen können? Ich glaube, das Interessante ist eben, dass wir mit der Stimme eines nicht können, was wir sozusagen mit dem Blick und insbesondere mit dem Blick in den Spiegel können. Man kann sozusagen seine eigene Stimme nicht einfangen, nicht reflektieren. Ja, die Stimme ist sozusagen im Erklingen verschwunden. Wo sind wir? Wo sind wir? Wenn wir Stimmen hören. Wenn wir Stimmen hören. Wer sind wir? Wer sind wir? Wenn wir Stimmen hören. Wenn wir Stimmen hören. Stimmen. Stimmen. Stimmen zu hören, muss nicht Ausdruck eines paranoiden Hörens sein. Ich finde eher diesen Aspekt von Bauchrednerei eigentlich spannender. Also, dass unsere Stimme uns ja selber eigentlich fremd ist. Und dass das etwas ist, was sehr stark mit dem Phonographen und so weiter zu tun hat, dass wir unserer Stimme selber begegnen können. Vorher war das ja nur im Echo möglich und jetzt plötzlich können wir unserer eigenen Stimme begegnen und fast jeder kennt diese Erfahrung, dass die eigene Stimme etwas unglaublich Fremdes ist. Haben dich die Stimmen angesprochen? Kamen dir die Stimmen künstlich vor oder vertraut? Es ist nun mal das, was schon der Fötus im Bauch mitbekommt, die Stimme der Mutter und auch des Vaters. Neben allen anderen Klängen, und das ist das, was absolut Vertrautheit bedeuten kann. Hallen ihre Echos noch in deinen Ohren wieder? Hast du mit dem Kopf zugehört? Oder auch mit den Knochen? Die Frage, was ist diese Appellkraft der Stimme, das ist wirklich eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Stimme ist doch was primär Anthropomorphes und es lebt im Grunde aus diesem Anthropomorphen und schon diese künstlichen Stimmen, von denen ja auch nun Gebrauch gemacht wird, die haben etwas Kaltes, etwas Zurückweisendes. Die haben keinen Appellcharakter. Ja. Man könnte auch sagen, die haben keine Erotik. In der Stimme sind eigentlich Dimensionen von Verantwortung jetzt nicht in dem moralischen Sinne, sondern eher in einem allgemeinen ethischen Sinne, Offenheit für die Existenz anderer oder sowas. Eine Stimme will eigentlich immer gehört werden. Eine Stimme appelliert immer an eine Antwort. Die Antwort kann einfach sein, ich höre dich, ich habe das wahrgenommen. Ich sozusagen erkenne dadurch, dass ich deine Stimme höre, deine Existenz an. Das ist ja die Urszene von Stimmlichkeit, der Schrei des Neugeborenen. Es ist etwas ganz anderes, ob ich einen Hilferuf höre, dass jemand irgendwie im See ist und strampelnd Hilfe, Hilfe ruft, oder ob jemand da im See schwimmt und ein kleines Schild hochhält, Hilfe, ich ertrinke. Das zeigt an, wie in der Stimme sozusagen der oder diejenige, der wahrnimmt, ganz anders involviert ist. Durch dieses Band, was die Stimme sofort von dieser Person, die spricht, zu denjenigen, die das hören, knüpft. Das war Stimmkunst und Kunststimmen von Klangräumen und Anrufungen von Manuel Gogos. Mit dem Soundkünstler Georg Klein, dem Regisseur Stefan Kägi, dem Germanisten Reinhard Meyer-Kalkus, dem Komponisten Roman Pfeiffer, der Theaterwissenschaftlerin Doris Kolesch und der Audiokünstlerin Janet Cardiff, Upfront Entertainment. Mit Texten von Elias Canetti, Franz Kafka und Albert Camus. Es sprachen Daniel Berger, Axel Gottschick, Anja Niederfahrenhorst und Daniel Wiemer. Ton und Technik Daniel Dietmann und Katrin Fidora. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2012.